ich keine Fürstin sei. Auch du bist nicht aus Spaniens Thron entsprossen. Nein, Bester, stehst du auf bei Handenschrei, wirst du aus Feld und nicht in Stein. Krone fehlt und Wappen und wirst doch selber nur mit Schuss das Rappen.